Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Auto, Führerschein. 1. Warum sollten Jugendliche nicht mit 16 Jahren den Führerschein machen können? Es ist die gleiche Prüfung, egal welches Alter. Daher hätte ich nichts dagegen. Ich finde, es ist eine gute Sache, denn wenn man Training hat, müssen die Eltern nicht fahren. Dadurch können wir sie entlasten. Und je früher man anfängt zu fahren, desto mehr Erfahrung und Sicherheit hat man später. Wenn man jung ist, lernt man besser. Jugendliche sind unglaublich schnell, haben gute Reflexe, können im Straßenverkehr sofort reagieren. Und wenn sie die Prüfung bestehen, dann heißt es, der Fahrlehrer traut ihnen zu, Auto zu fahren und die damit verbundene Verantwortung zu übernehmen. Ich wünschte, ich könnte den Führerschein mit 16 machen. Dann müsste ich nicht jeden Tag mit der ekligen Straßenbahn zur Schule fahren. 2. Was halten Sie davon, dass die Fahrprüfung unter 20 Jahren kostenlos sein soll? Ich finde, es ist eine tolle Idee. Die Fahrschule, vor allem die Fahrstunden, kosten ja einen Haufen Geld. Und die Prüfung gelingt vielleicht nicht beim ersten Versuch. Da ist es schon eine Erleichterung für die Eltern, dass sie zumindest für die Fahrprüfung nicht tief in die Tasche greifen müssen. Der Führerschein kostet später zwar dasselbe, aber ein 18-Jähriger kann das sicherlich nicht aus eigener Tasche bezahlen. Hat man den Führerschein erworben, muss man natürlich nicht gleich auch ein Auto haben. Trotzdem denke ich, dass es eine nette Geste des Staates wäre, junge Menschen in dieser Form zu unterstützen. Sie wissen wohl, dass Autos in der heutigen Gesellschaft eine Art Statussymbol sind. 3. Sind Menschen über 60 bessere Autofahrer als junge Menschen? Ja und nein. Ich habe irgendwo gelesen, dass Ältere häufiger Unfälle verursachen. Mit dem Alter steigt die Gefahr, in komplexen Situationen schneller den Überblick zu verlieren. Es ist eindeutig, dass Sinne wie Sehen und Hören sich ab 50 verschlechtern. Doch wichtig für eine unfallfreie Teilnahme am Straßenverkehr ist nicht das Alter, sondern der Gesundheitszustand des Fahrers. Positiv ist an älteren Fahrern aber, dass sie über genügend Erfahrung verfügen. Sie haben jahrelange Routine, können vorausschauend fahren und ihr Tempo der jeweiligen Verkehrssituation anpassen. Jüngere Autofahrer oder gar Radfahrer können sie aber nicht leiden, wie ich das tagtäglich mitbekomme. 4. Welche Rolle spielt das Auto in unserem Leben? Das Auto soll die größte Erfindung der Menschheit sein, sagen viele. Mein Vater würde ohne unser Familienauto zumindest nicht lange überleben. Es ist mehr als ein Verkehrsmittel. Es drückt eine gewisse Lebensform aus, gewährleistet Eigenständigkeit. Es ist ein cooles Gefühl, mit seinem eigenen Auto die Gegend zu erkunden. Man lässt den Motor an, dreht das Fenster runter, schaltet das Navi ein und rast durch die Stadt. Wie sehr der Autobesitzer an seinem Wagen hängt, zeigt, wie oft er ihn zur Tankstelle zum Waschen bringt. Lebt eine Familie nicht in der Stadt, ist für sie ein Auto nicht nur nützlich, sondern auch unentbehrlich. Größere Entfernungen können schließlich nur mit dem Pkw zurückgelegt werden. 5. Wie ist Ihr Traumauto? Da ich noch kein eigenes Auto habe und wie es ausschaut, in nächster Zukunft auch keins von meinen Eltern geschenkt bekomme, bleibt mir nur das Träumen davon. Mein Traumauto ist ein kleiner, beweglicher Stadtwagen, den ich auch in der kleinsten Parklücke leicht parken kann. Es muss wenig verbrauchen und ein sportliches Design haben. Ich wünsche mir ein gelbes Auto. Gelb ist wohl die auffälligste Farbe im Straßenverkehr. Wer auch im Leben nicht übersehen werden will, wählt gelb. Diese Farbe ist etwas für Optimisten. Sie würde auch zu meiner Persönlichkeit passen. Es gibt eine Redensart: Zeig mir dein Auto und ich sag dir, wer du bist.